Erster, Jesus redet mit den vielen Menschen und seinen Freunden. Zweiter, er sagt, die Lehrer und Pharisäer sitzen auf einem wichtigen Stuhl wie Mose. Dritter, ihr sollt alles tun, was sie sagen. Aber macht nicht, was sie machen. Denn sie sagen es nur, aber sie tun es nicht. Vierter, sie machen den Menschen schwere Dinge auf die Schultern. Aber sie selbst helfen nicht dabei. Fünfter, sie tun alles, damit die Leute sie sehen. Sie machen ihre Gebetszettel groß und ihre Kleider lang. Sechster, sie wollen die besten Plätze beim Essen und in der Kirche. Siebter, sie wollen, dass die Leute sie auf der Straße grüßen und Rabbi nennen. Achter, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Denn ihr habt nur einen Lehrer, und ihr seid alle Brüder. Neunter, nennt auch niemanden auf der Erde Vater. Denn ihr habt nur einen Vater, und er ist im Himmel. Zehnter, lasst euch auch nicht Führer nennen. Denn ihr habt nur einen Führer, das ist Christus. Elfter, wer der Wichtigste sein will, soll den anderen helfen. Zwölfter, wer sich selbst wichtig macht, wird klein gemacht. Wer sich selbst klein macht, wird wichtig gemacht. Dreizehnter, schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr verschließt das Himmelreich vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und lasst auch andere nicht hinein. Vierzehnter, schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr nehmt das Geld von armen Frauen und betet lange, damit es gut aussieht. Gott wird euch dafür bestrafen. Fünfzehnter, schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr reist überall hin, um einen neuen Anhänger zu finden. Und wenn ihr ihn habt, macht ihr ihn noch schlechter als euch selbst. Sechzehnter, schlimm für euch, blinde Führer. Ihr sagt, wenn man beim Tempel schwört, ist das nicht wichtig. Aber wenn man beim Gold im Tempel schwört, muss man es halten. Siebzehnter, ihr Narren und Blinden. Was ist wichtiger? Das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Achtzehnter, ihr sagt auch, wenn man beim Altar schwört, ist das nicht wichtig. Aber wenn man bei der Gabe auf dem Altar schwört, muss man es halten. Neunzehnter, ihr Blinden. Was ist wichtiger? Die Gabe oder der Altar, der die Gabe heilig macht? Zwanzigster, wer beim Altar schwört, schwört beim Altar und bei allem, was darauf ist. 21. Wer beim Tempel schwört, schwört beim Tempel und bei Gott, der darin wohnt. 22. Und wer beim Himmel schwört, schwört beim Thron Gottes und bei Gott, der darauf sitzt. 23. Schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von kleinen Dingen wie Kräutern. Aber ihr vergesst die wichtigen Dinge im Gesetz, Gerechtigkeit, Liebe und Treue. Ihr solltet die wichtigen Dinge tun und die kleinen Dinge nicht vergessen. 24. Ihr blinden Führer. Ihr siebt kleine Mücken aus eurem Getränk, aber ihr schluckt ein Kamel. 25. Schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr macht Becher und Schüsseln außen sauber, aber innen sind sie voll mit schlechten Dingen. 26. Du blinder Pharisäer. Macht zuerst das Innere des Bechers sauber, damit auch das Äußere sauber wird. 27. Schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr seid wie Gräber, die weiß angemalt sind. Von außen sehen sie schön aus, aber innen sind sie voll mit Toten und Unreinheit. 28. So sehen auch die Leute euch von außen als gut. Aber innen seid ihr voll Heuchelei und Böses. 29. Schlimm für euch, Lehrer und Pharisäer. Ihr seid Heuchler. Ihr baut Gräber für die Propheten und macht die Gräber der guten Menschen schön. 30. Und ihr sagt, wenn wir früher gelebt hätten, hätten wir die Propheten nicht getötet. 31. Damit zeigt ihr, dass ihr die Kinder der Mörder der Propheten seid. 32. Macht es nur so schlimm wie eure Väter. 33. Ihr Schlangen. Wie wollt ihr der Strafe in der Hölle entkommen? 34. Deshalb schicke ich Propheten, weise Leute und Lehrer zu euch. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Kirchen schlagen und von Stadt zu Stadt verfolgen. 35. So kommt all das unschuldige Blut auf euch, das auf der Erde vergossen wurde. Vom Blut Abels bis zum Blut von Zacharias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. 36. Ich sage euch, das alles wird über diese Generation kommen. 37. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten und wirfst Steine auf die, die zu dir geschickt wurden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr wolltet nicht. 38. Euer Haus wird leer sein. 39. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagt, gelobt sei der, der im Namen des Herrn kommt.